Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Brüllen, mit Geschirr schmeißen, mal was kaputt treten. Das alles kann absolut Erleichterung verschaffen, wenn man Wut im Bauch hat. Als Individuum, aber auch als Gesellschaft. Wenn wir wollen, dann können wir solche destruktiven Tendenzen ja gerade an allen Ecken und Enden beobachten. Hassreden auf Twitter, ein Präsidentschaftskandidat in Brasilien, der Demokratie als Schweinerei bezeichnet. Und auch in den Medien zeigt sich ein Hang zur Apokalypse. Stichwort Merkel-Dämmerung. Aber woher kommt sie, diese Liebelei mit der Zerstörung, dem Chaos und dem Untergang? Pia Rauschenberger hat sich auf die Suche begeben. Wir können dann alles zerstören, was hier drin ist. Die Wände sollten stehen bleiben. Ne? Könnte gerne Geschirr gegenwerfen, aber keine Löcher reinholen. Ne? Kein Durchbruch versuchen, weil dahinter ist der Nachbar. Christian Block wirkt eher wie ein ruhiger Charakter. Beherrscht. Nicht so, als ob er es nötig hätte, Wut rauszulassen. Aber er verdient Geld damit, dass andere das machen. Er betreibt den Crash Room. Das ist eine Lagerhalle im Osten von Berlin. Im hinteren Teil gibt es einen Raum aus Holz. Sieht aus wie das Wohnzimmer einer alten Frau. Mit einer Rüschendecke, weißem Geschirr und einem Kastenfernseher. Ja, da brauchen wir gar nicht lange. Hier haben wir die Schutzkleidung, die Anzüge. Einmal bitte anlegen. Dann die Handschuhe. Christian, Emilia und Mara, alle um die 30, haben den Raum für eine Stunde gemietet. An einer Wand hängen Hämmer, Stöcke und Äxte. Wutwerkzeug. Ja. Ich eröffne hiermit die Zerstörung. Der Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth. Gut, der Wunsch, sich mal total auszutoben, seine Destruktivität rauszulassen, es vermittelt auch so ein Gefühl von Allmacht, dass man etwas total kaputt machen kann und sich damit zum Herrn über diese Dinge aufschwingt. Man hat eben die Macht, etwas total zu zerstören. Das ist auch eine Form von Allmachtsgefühl. Wirth glaubt nicht, dass es ein Grundbedürfnis danach gibt, Dinge zu zerstören. Ob es jetzt ein Oma-Wohnzimmer ist oder die Demokratie. Zumindest nicht bewusst. Naja gut, auf der einen Seite wird die Apokalypse, das Chaos, das wird gefürchtet. Andererseits es kann auch ersehnt werden, verbunden mit der Vorstellung, wenn alles mal die bestehende Ordnung sich auflöst, dann müssen wir durch ein Chaos durch und dann kommt aber auch eine Art Erlösung und eine neue Ordnung und die macht alles viel besser. Diese Sehnsucht nach einem Umsturz blitzt in Begriffen wie konservative Revolution oder Merkel-Dämmerung durch. Natürlich kommt es darauf an, von welcher Warte wir darauf schauen. Die Anhänger rechter Parteien wie der AfD sind nicht in erster Linie Zerstörungsfanatiker. Sie unterscheiden sich von anderen Menschen fast ausschließlich durch ihre Einstellungen zu Flüchtlingen und Zuwanderung. Das sagt eine aktuelle Studie mit Daten des sozioökonomischen Panels. Das Faszinierende daran ist aber, dass die Wählerprofile der Brexit-Befürworter und der Wähler zum Beispiel von Trump oder von der AfD relativ ähnlich sind. Jonas Scheible ist Politikwissenschaftler und Journalist bei T-Online. Also es gibt diverse Gemeinsamkeiten, wenn man sich die Wählerprofile anschaut. Da fällt zum einen auf, dass das überdurchschnittlich Männer sind und auch Menschen auf dem Land überdurchschnittlich vertreten sind. Aber es gibt noch andere gemeinsame Parallelen. Es gibt ansonsten eine Reihe von Einstellungen, die in Studien immer wieder auftauchen. Das ist eine eher autoritäre Neigung oder autoritäre Persönlichkeit, nennt man das. Autoritarismus ist ein Konzept, das seit 16 Jahren in der Mitte-Studie aus Leipzig auftaucht. In den Mitte-Studien werden alle 2 Jahre rechtsextreme und autoritäre Einstellungen in Deutschland untersucht. Wer autoritär orientiert ist, ist nicht nur unterwürfig, sondern trägt auch eine gewisse Zerstörungswut in sich, sagt Oliver Decker. Er ist einer der Autoren der Studien. Diejenigen, die die eigene Autorität scheinbar bedrohen, die provozieren auch dieses destruktive Potenzial. Das können Frauen sein, das können Juden und Jüdinnen sein, das können Geflüchtete sein. Das können aber im Zweifelsfall auch einfach nur irgendwelche Menschen auf dem Dorf sein, die denken, sie färben sich jetzt mal die Haare rot und tragen eine andere Hose. Die Zerstörungswut kann sich aber auch gegen abstraktere Ziele richten. Jede Zeugnis von Kultur, weil das alles, was uns als Kultur umgibt, ja in gewissem Maße mühselig ausgeschwitzt worden ist, als Gattung von der Menschheit über den Prozess der Zivilisation und im Konkreten auch jeden Tag neu sagen wir mal, rückversichert werden muss. Und es ist sehr verlockend, wenn dann tatsächlich autoritäre Aggression sich Bahn bricht, dass die sich nicht nur einfach gegen schwächere Strukturen richtet, sondern dass dieses destruktive Potenzial dann sich gegen alles, was Zeugnis darüber ablegt, dass es so etwas wie ein Korsett gibt, dass es so etwas wie Regeln gibt, sozusagen aus der Masse heraus attackiert wird. Die westlichen Gesellschaften wandeln sich, werden pluraler, liberaler. Das ist ein anstrengender, zivilisatorischer Prozess. Norbert Elias hat in seinen Texten darauf hingewiesen, dass gesellschaftlicher Wandel die Individuen zwingt, ihre Affekte und Triebe zu regulieren. Die Zivilisation ist nichts Vernünftiges, so wenig sie etwas Irrationales ist. Sie wird blind in Gang gesetzt und in Gang gehalten durch die Eigendynamik eines Beziehungsgeflechts, durch spezifische Veränderungen in der Art, in der die Menschen miteinander zu leben gehalten sind. Machtkämpfe zwischen sozialen Gruppen, das Auflehnen gegen gesellschaftliche Regeln. All das ist Teil dieses Aushandlungsprozesses. Natürlich kann es auch andere Gründe geben, um zum Beispiel für den Brexit zu sein. Aber laut einer Studie von Lord Ashcroft haben fast alle, die für den Brexit waren, etwas gemeinsam. Sie lehnen Einwanderung, Feminismus, Multikulturalismus und Umweltpolitik ab. Das sind alles Einstellungen, die sich darin ähneln, dass es um eine Zurückweisung dieser Ansprüche geht, die von der neuen Ordnung an die alte Normalität gestellt werden. Im Wutraum in Berlin richtet sich die Zerstörung nicht gegen eine neue gesellschaftliche Ordnung, sondern gegen ganz konkrete Personen. Wut auf den Chef ist oftmals hier Thema. Also es werden auch Fotos von den Vorgesetzten mitgebracht und an den Fernseher oder an die Möbel geklebt und dann wird darauf losgeschlagen und so. Dann wird dann der ganze Frust abgearbeitet sozusagen. Und wie geht's euch so? Gut. Spitze. Besser als vorher, oder? Ja. Auf jeden Fall. Die Mitte-Studie sagt, 20% der Deutschen teilen ausländerfeindliche Einstellungen. Das war auch vor der AfD schon so. Das ist auch in anderen europäischen Ländern ähnlich. Warum dann aber jetzt der Erfolg der Rechten? Die Angst vor dem Verlust der eigenen Privilegien ist ein Grund. Aber ich glaube, es reicht nicht aus. Es ist nicht das Einzige. Sagt Jonas Scheible. Es geht nicht nur um den materiellen Verlust, sondern um das Gefühl, dass die eigene Position schwer zu rechtfertigen ist. Und das wird den anderen vorgeworfen, weil man das selber in irgendeiner Form wahrnimmt. Das ist also, glaube ich, mehr als nur Privilegienverlust. Es ist auch ganz stark ein Angriff auf das eigene Selbstverständnis, dass diese Gegenreaktion auslöst.